was mache, dreh ich paar krumme Dinge und danach stimmt die Kasse. Schwimm nicht in der Masse, sondern zieh die Masse ab, bis ich flüssig bin, so wie der Inhalt einer Kindle-Flasche. Viele finden's klasse und sie eifern mir nach, bis ich am Ende in der Zelle auf mein Mittagessen wart. Ja, ich fickte diesen Staat und dann fickte dieser Staat mich und das ist das Ende der Geschichte. Mache, kauf ich einen dicken Benz, denn bei mir stimmt die Kasse. Werd meinem Sohn einmal viel hinterlassen und meine Frau sonnt sich am Pool nach der Tennisstunde, weil ich viele Dinge richtig mache und sie findet's klasse. Bis zu dem Tag, an dem sie merkt, dass ich mit meiner Sekretärin nicht Termine, sondern Kinder mache. Ja, ich fickte diese Frau und dann fickte meine Frau mich. Rauschmiss. Life is what you make of it and the choices you take. It spices it all. Wenn mein Leben ist, was ich draus mache, muss ich es einfach machen, verdammt. Fackel nicht lang, packe es an, egal was ist, Hauptsache ich kann's. Das ist ein wartendes Land, im Schlafen gefangen, Horizont gerade mal. Bis zur nächsten Party und dann bald schickes bisschen in Panik verfangen. Ach verdammt, die Leute klagen sich an, starren gebannt auf ihr neues iPhone, doch das hat hier gerade gar keinen Empfang. Ja, ich weiß, die Lage ist krank, aber ich kann dir sagen, am Ende zählt, was du draus machst, du weißt. Life is what you make of it, and the choices you take.